Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 25. März 99. Hier endlich schicke ich dir das Opus, sei so gut und lies es erst mit Bedacht für dich, dass du ein wenig damit bekannt wirst, ehe du es vorliesest. Du kannst es 14 Tage behalten. Ich habe keine Zeit mehr gehabt, es durchzusehen. Es mögen mehrere Schreibfehler darin stecken. Auch musst du dich an einigen lückenhaften Jamben nicht stoßen, weil diese Bearbeitung zum Gebrauch des Theaters ist, wobei es auf diese Reinheit und Integrität nicht ankommt. Es kommt bloß auf das Wesen und auf den Eindruck des Ganzen an. Adieu. Schreib mir mit zurückgehender Post nur 2 Zeilen über den richtigen Empfang. Dein SCH.